Kundgabe 1567. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1940. Bekennen Jesus Christus vor der Welt. Göttlicher Schutz. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, dessen Leben steht in Gottes Hand, und ob ihm auch die Welt und ihre Macht bittersten Kampf ansagt. Denn es geht schon eine Kraft aus vom bloßen Aussprechen des göttlichen Namens. Des Heilands Liebe segnet alle, die sich ihm zu eigen geben, das heißt, an ihn glauben, ihn lieben und seine Gebote halten. Wenige Menschen nur lassen sich das Leben Jesu zur Richtschnur ihres Lebens dienen. Wer sich jedoch bemüht, in allem dem Herrn nachzufolgen, der wird auch bald in der Erkenntnis stehen, und er wird den göttlichen Heiland und Erlöser nicht mehr hingeben wollen. Denn seine Liebe äußert sich so durchdringend und lässt im Menschen die Sehnsucht nach dem Vater im Himmel stets und ständig zunehmen. Es ist wie ein unaufhaltsamer Regen, der das vertrockene Erdreich tränkt mit seinem unentbehrlichen Wort, das von oben geleitet wird zu den Menschen auf der Erde und die Menschen stets und ständig antreibt zum Erkennen dessen, welchen die Welt verleugnen will. Und es soll der Mensch, der die Kraft aus Gott sichtlich spürt, sich für dieses Wort einsetzen. Er soll frank und frei reden über alles, was der Herr selbst auf Erden gelehrt hat. Es soll der Mensch alles tun, um vorerst das menschliche Herz aufnahmefähig zu machen für die Wahrheit, die von oben dem Menschen gedanklich übermittelt wird. Es sagt der Herr selbst: Wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater. Und also hat Christus es den Menschen zur Pflicht gemacht, für seinen Namen einzutreten, auf dass ihm dann gleichfalls der göttliche Beistand wird, so er die Hilfe des Vaters im Himmel begehrt. Wer für den göttlichen Namen eintritt, wird in den Kampf gegen ihn verwickelt werden, und man wird versuchen, den Menschen jede Erinnerung an sein Wirken auf Erden zu nehmen. Man wird den Menschen harte Strafen androhen, die bezwecken sollen, den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt zu untergraben. Und es wird der Mensch sehr kämpfen müssen, um standzuhalten allen jenen Einflüsterungen schlechtgesinnter Kräfte. Und es wird nur der Mensch stark und frei sein, der, um für Jesus Christus sich einsetzen zu können, in gläubigem Gebet dem Herrn seine Not und Sorge vorträgt und ihn um Schutz und Kraft bittet. Denn diese gewähret der Herr allen seinen Streitern, so sie ihn als den göttlichen Herrn und Erlöser bekennen vor den Menschen. Es wird hier die göttliche Gewalt den sichtbaren Beweis liefern, dass sie stärker ist als irdische Macht. Sie wird wachen über einem jeden Erdenkind, ganz gleich, in welcher Form es den Herrn und Heiland bekennt. Und es wird daher der Mensch keine Sorge zu haben brauchen, dass ihn die irdische Macht belangen könnte, zum Schaden dessen, der Anhänger des echten Christentums ist. Doch Jesus Christus kann niemals aus der Welt des Hasses und der Lieblosigkeit vertilgt werden, ob auch der Kampf offensichtlich geführt wird. Wer sein irdisches Leben lieb hat, dessen Herz wird ängstlich schlagen und er wird den Geboten der weltlichen Macht nachkommen, also seinen Herrn und Heiland verraten, um irdischen Erfolges willen. Wer aber den Tod nicht fürchtet, der wird offen bekennen den Namen dessen, der die Welt erlöst hat von den Sünden. Und er wird dies büßen sollen durch irdische Macht. Der Vater im Himmel aber hält seine Hände schützend über das Erdenkind. Und nun wird es dem Gegner erscheinen, als kämpfen übermenschliche Kräfte gegen ihn, und er wird an der Ruhe, die trotz Drohungen unverkennbar ist, die Kraft des göttlichen Wortes erkennen und die liebevolle Fürsorge des Vaters im Himmel, der die Seinen schützet, so sie ihn nur bekennen, vor der Welt. Amen.